Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 24. Februar 97. Unser alter Vereinigungsplan, fürchte nicht, soll durch meinen Gartenkauf nichts leiden. Dieser würde ihm nie im Weg gestanden sein, wenn ich auch zu bauen angefangen hätte. Jetzt aber ist es ausgemacht, dass, wenn ich den Garten zu Kauf kriege, in diesem Sommer ich allein ihn bewohne, wo gar nichts zu bauen nötig ist und erst im nächsten Sommer das Bauwesen angeht. Von der Seite wird also unsere Zusammenkunft sicher nicht gestört. Aber der Wallenstein und der neue Almanach müssen bestimmen, wann ich meine Reise zu euch antreten könne. Jetzt darf ich und kann ich an nichts anderes denken, als dieses Geschäft gut zu endigen, und es ist freilich noch erstaunlich viel zu tun. Ich hoffe, binnen 8 Wochen entschieden zu wissen, wie viel Zeit mir der Wallenstein noch kosten wird. Einlage schickt mir Goethe an dich. Vielleicht kann ich die 3 ersten Gesänge seines epischen Gedichts noch zeitig genug bekommen, um sie beizulegen, denn er hat sich entschlossen, sie dir mitzuteilen. Kommen sie heute nicht mit, so erhältst du sie mit der nächsten Post. Dein SCH.